NDR Info. Das Hörspiel. Eine hitzegesättigte, aufgeprickelte Sommernacht katapultiert zwei Großstadt-Singles aus ihren eingespurten Bahnen in die Feuchtgebiete der Liebe und des Begehrens. Die beiden sind so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Er, Systemberater, ein nüchterner Typ, sie eine zu hysterischen Exaltationen neigende Geisteswissenschaftlerin. Das alte Spiel der Ambivalenz nimmt seinen Lauf. Im August ist die Zeit angehalten. Die Tage sind hell und hoch, als gäbe es keine Dunkelheit. Ein großes Innehalten ist der Sommer im August. Eine Tür ins Paradies. Treffen sich zwei. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Iris Hanika. Der Sommer hatte spät begonnen. Im Mai, im Juni, im Juli war alles Mögliche. Mal Spätherbst, mal Vorfrühling, mal gar nichts gewesen. Erst pünktlich mit dem August war es heiß geworden, worüber sich ausnahmsweise niemand beschwerte. Die Tage wollten nicht enden und die Nächte waren schon wie das Glück, einfach bloß, weil sie Nächte waren. Drinnen in der Stadt waren später am Abend die Straßen voll. Überall saßen Leiber vor den Cafés, aus denen Musik herauswehte, und präsentierten ihre Schönheit. Es war die Zeit, in der alle immerzu an die Möglichkeiten der geschlechtlichen Vermischung dachten, weil sich sowieso alle immerzu die Kleider vom Leibe reißen wollten. In so einer aufgeprickelten Augustnacht war es, dass seine Augen zum ersten Mal angekrochen kamen. Und durch ihre hindurch ins Herz hinunter ihr fuhren und gleich weiter. Obwohl sie schon von außen und sowieso aufgelöst war. Er war nicht so poetisch. Er erzählte ihr später immer wieder, dass er das nie vergessen werde. Wie seine Hypophyse das erste Mal zu eiern begonnen habe. Eben weil sie so aussah wie... Ja, eben wie sie aussieht, so... Ach. An diesem Tag im erhabenen August hatte er nicht so lange gearbeitet wie sonst. Es war ihm einfach zu heiß gewesen und schon darum egal, dass sich in dieser Quatschfirma, in die sie ihn geschickt hatten, keiner mit dem Process and Application Management Modell beschäftigt hatte. Das sei doch eine recht komplexe Angelegenheit. Weil die in ihren Hirnen eher unterkomplex sind. Daheim lief er hin und her wie der Panther im Käfig. Jetzt bin ich verrückt geworden. Bis er begriffen hatte, dass er es schaffen musste, die Wohnung zu verlassen. Das Programm abbrechen, den Ablauf anhalten, die Speicher löschen. Das O-Paradies war dafür der am besten geeignete Ort, weil dort garantiert keine Programmierer und auch keine Vertriebsmitarbeiter herumsaßen. Ich nehme noch eins. Er bestellte noch ein drittes Bier bei dem homosexuellen Schankkellner. Dann ging er aufs Klo. Und als er wiederkam... Stand Senta neben seinem Barhocker. Stand da plötzlich diese Frau. Wie in Matrix. Als hätten sich seine Wünsche materialisiert. Es war auch so still. Als wären die Geräusche noch nicht programmiert worden. Someday he'll come along. Als sie ihn das erste Mal sah, the man I love, war sie wie vor den Kopf geschlagen. Im ersten Moment glaubte sie an eine Erscheinung. And he'll be big and strong. Er sah genauso aus, wie in ihren Gedanken immer der Mann ausgesehen hatte, den sie einmal lieben würde. Bloß hatte sie sich nie Gedanken darüber gemacht, was anschließend geschehen sollte. Nicht, dass er ihr Typ gewesen wäre oder sie ihn wenigstens besonders schön gefunden hätte. Sie hatte nur, wenn sie an den Mann gedacht hatte, den sie später einmal lieben würde, immer dieses Bild vor Augen gehabt. Also ist es jetzt soweit. Und weil sie ihn schon kannte, und wenn auch nur von außen, er aber ihr zugleich völlig fremd war, Darum starrte sie stier ihn an. Ganz und gar nicht verführerisch. Oder mädelmäßig mindestens. Vielmehr so dödelmäßig doof glubsch glotzte sie ihn an. Oh je. Das war ihre erste Begegnung. Das Schicksal hatte zugeschlagen. Als ich hereinkam, war das Operadies völlig leer und ganz still. Es lief gerade keine Musik und als ich dann am Tresen stand und meine Weißweinschorle bestellt hatte und bloß zufällig zur Seite schaute, da hast du da gestanden und mich angestarrt wie ein Geist. Ja, weil du so... Ja, was? Ach. Senta hatte den ganzen Nachmittag in der Galerie mit dem Lebensrückblick von Lou Andreas Salomi verbracht und war davon immer konfuser geworden. Von diesem endlos wabernden Stil, von dieser reinsten Ausprägung der prätentiösen Frau. Warum lieben solche Männer bloß immer solche Frauen? Hätte Nietzsche dagegen sie, Senta, geliebt, wäre einiges anders verlaufen. Wahrscheinlich sogar in der Geschichte der Philosophie. Sie hatte das Buch vom ersten Absatz an gehasst. Und als dann noch diese Geschichte mit Rilke kam, dass der auch noch Rainer heißen muss, fühlte sie sich, als hätte sie 3 Kilo Kartoffelchips in sich hineingestopft. Ich gehe doch immer auf dich zu. Mit meinem ganzen Gehen. Da konnte sie nicht mehr und heulte haltlos los. Wegen Rainer, aus Eifersucht auf Lou, wegen Nietzsche, weil die Welt so ungerecht ist. Dabei las sie seit Wochen unerbittlich ein Buch nach dem anderen, um endlich mit der Heulerei wegen Rainer aufzuhören. Immer dieses Gewaber und Gewese und was will das Weib? Keiner weiß es. Doch wusste sie es selbst, was sie wollte, wirklich wollte? Na, auch egal. Normalerweise ging sie nicht mehr aus dem Haus, wenn sie heulte. An diesem Abend jedoch... Sich daheim in Tränen ertränken und dabei den Tussis draußen kampflos das Feld überlassen? Kaltes Wasser allein vermag die Verwüstung der Heulerei nicht zu beseitigen. Also ging sie zurechtgemacht wie für einen Ball ins O-Paradies, dem beliebten Treffpunkt für Lesben und Schwule an der Oranienstraße. 30 Meter lange Arme müsste ich haben, damit ich greifen könnte, wonach meine Sehnsucht geht. Denn es ist immer 30 Meter entfernt von mir. Immer 30 Meter entfernt von mir. Die Weißweinschorle. 2,40. Der schwule Kellner stieß die Zeit wieder an. Senta wühlte sich so entschlossen, als wäre sie fremdes Territorium, in ihre Handtasche hinein. Weil sie Angst hatte, wieder diesen Augen zu begegnen. Nahm ihr Glas und setzte sich so weit entfernt hin wie möglich. Während Thomas zu seinem Barhocker zurückstarkste, um erst einmal die Flaschen hinterm Tresen anzustarren. Wieder so einer, dachte Senta und gleich danach. Oh, Rainer. Mit Rainer hätte alles gut werden können. Mit Rainer wäre sie ihrem Schicksal entgangen. Als Senta endlich den Blick wieder hob, stand er voller Tränen. Dass die jetzt gleich heulen musste, war ihm irgendwie zu viel eigentlich. Dass die überhaupt ohne ersichtlichen Grund heulen konnte, hätte ihn alarmieren können. Aber so weit konnte er nun nicht mehr denken. Hallo. Hallo. Darf ich mich setzen? Bitte. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich komme sonst nur am Nachmittag her. Aber eigentlich gar nicht so oft. Ach so. Ich immer nur abends. Nachmittags ist es anders, oder? Ja, am Nachmittag ist es hier ganz anders. Nicht nur Lesben und Schwule, hat mir mein Freund erzählt. Naja, eigentlich genauso viel Lesben und Schwule, aber die Atmosphäre ist irgendwie anders. Aha. Mehr wie in einem normalen Café, also eben überhaupt wie in einem Café, meine ich. Nicht wie in einer Kneipe wie jetzt. Also der Akzent liegt dann nicht so auf dem Schwul- oder Lesbischsein, sondern ja, auf dem Kaffeetrinken. Sie haben hier sehr guten Kuchen. Sie hatte Angst, sich über Kuchen unterhalten zu müssen. Er hatte Angst, dass dieser Austausch von Gesprächspartikeln nirgendwo hinführte. Denn wenn er nicht am Ende ihr Fleisch und Blut zusammenführte... Ich habe den Kuchen schon stehen sehen in der Vitrine, aber dass der besonders lecker ist, das hätte ich nicht gedacht. Doch. Seine Augen waren nicht auszuhalten, denn die standen leicht quer zueinander. Und als wäre das nicht schon mehr, als man wünschen durfte. Von reinstem hellen Grün. Wie es insgesamt kaum zum Aushalten war, dass das jetzt losgehen sollte mit der Liebe. Wo sie doch so gebeutelt war von der Geschichte mit Rainer, von der sie wieder einmal sicher geglaubt hatte, dass das die Liebe war. Daher dieses große Leiden in den letzten Wochen, als sich zeigte, dass diese Liebe ausschließlich von ihr gefühlt wurde und er sich gar nicht darum scherte. Ich hol mal mein Bier. Er war eher groß als klein und eher dünn als dick. Doch der Rumpf war zu kurz für die Beine und seine Arme waren auch viel zu lang. Wie noch nicht ausgewachsen. Ein Hintern, der Rede wert gewesen wäre, hatte er auch nicht. Dafür war vorne ein Bäuchlein angeklebt. Wahrscheinlich vom Saufen. Genau diesen Körper, der in einer gerechten, den Schönheitssinn nicht permanent beleidigenden Welt verboten gewesen wäre, hatte er in ihren Vorstellungen gehabt. The man I love. Aber nun war es zu spät, sich darüber zu wundern. In ihren Köpfen gingen nun entscheidende Dinge vor sich. Komm. Ja. Lass uns gehen. Oh ja. Mittlerweile richtete all ihr Sehnen sich darauf, dass sie sich jetzt sofort gründlich ineinander wühlten. Und er hätte statt gesittet auf seinem Stuhl zu sitzen, viel lieber sofort seinen Schwanz in sie hineingesteckt. Wollen wir gehen? Ja. Er konnte kaum atmen. Ihm war, als müsse seine Hose gleich explodieren. Er fürchtete, ihr weh zu tun vor lauter Gier. And then he kissed me. Darum war er ganz vorsichtig, als er seine Lippen auf ihre legte und machte seine Zunge ganz weich. Und dieser Kuss brach ihr das Herz. Wie sie es dann zu ihr nach Hause geschafft hatten, konnten sie später beide nicht mehr sagen. Ihre Hände hatten keine Sekunde vom anderen gelassen auf diesem nicht sehr weiten Weg. Wie sie es aber geschafft hatten, ihre Füße voreinander zu setzen, jeder seine eigenen Füße. Ach, hier, ich hab ihn. Soll ich noch mit hochkommen? Aber du, bitte. Ich geh doch jetzt nicht weg. Als sie endlich nichts mehr auf dem Leibe trugen als sich selbst, wurde alles ganz einfach. Für Thomas sowieso. Interessanterweise aber auch für Senta, die weder daran dachte, dass der Nagellack auf ihren Zehennägeln schon zur Hälfte abgerieben war, noch daran, dass ihre Brüste im Liegen zur Seite fielen. Tatsächlich dachte sie überhaupt nicht daran, wie ihr Körper auf einen Mann wirkte und musste darum auch nicht überlegen, welcher seiner Teile zuvörderst zu verbergen war, was ja sowieso ein schweres Unterfangen ist, wenn man gar nichts am Leibe trägt, worüber sie noch jedes Mal die Befriedigung vollkommen vergessen hatte. Weil sie also gar nicht überlegte, wie sie von außen aussah, sondern ganz in sich drin war, als außerdem er in ihr drin war, waren sie beide gänzlich überwältigt von dem, was ihnen hier so unerwartet geschah. Senta. Wo hast du den Namen her? Was ist? Ich hol mal ein Glas Wasser. Thomas hatte vergessen, dass Senta ohne jeden ersichtlichen Grund und offensichtlich auch zu jedem beliebigen Zeitpunkt losheulen konnte. Er schloss die Augen. Du? Thomas? Willst du? Ein Schluck Wasser. Ich hab von dir geträumt. Du warst eine Marienerscheinung. Du kennst mich doch gar nicht. Ein bisschen jetzt schon. Meine Eltern sind Wagnerianer. Darum heiße ich Senta. Dachte ich mir fast. Aber sonst heißen die Töchter von Wagnerianern Cosima. Stimmt. Und damit überraschte er sie so sehr, dass sie gar nicht mehr wusste, wo ihr der Kopf stand. Hätte er von Senta Berger angefangen, wäre alles aus gewesen. Ich habe noch Glück gehabt. Meine älteren Geschwister heißen Isolde und Tristan. Oh je. Mein kleiner Bruder Wolfram. Das ist noch am normalsten. Aber alle sterben den Liebestod. Ja. Alle sterben den Liebestod. Du. Ihm war das etwas unheimlich, wie schnell es mit ihr immer bedeutsam wurde. Er saß jetzt im Schneidersitz vor ihr. Seine unbehaarte Brust war etwas schlaff. Ob ich ihn nach seinem Beruf frage? Wichtiger war im Moment eigentlich, ob sie sich wiedersehen und später heiraten würden und ob er Kinder wollte oder nicht. Wenngleich sie sich schon fragen musste, ob sie wirklich jemanden heiraten wollte, der nicht nur solche billigen Hemden und solche Schuhe trug, sondern dessen leibliche Gestalt darauf schließen ließ, dass der liebe Gott verkatert gewesen sein musste, als er ihn schuf. Doch da waren seine hellgrünen Augen, die so quer, so leicht schräg von zwei Seiten irgendwie in ihre schauten. Es kribbelte ihr durch alle Adern. Du bist so schön. Dass der solche Sachen sagen kann. Dass der sich das traut. Da wollten auch die Tränen wieder fließen. Doch statt zu heulen, schlang sie ihre Arme und Beine um ihn. Und hier blenden wir uns wieder aus. Oh, Scheiße. Der Morgen war ihrer Nähe nicht günstig. Hey, ich muss los. Es ist schon 8:30, ich komme viel zu spät. Wohin zu spät? Na, zur Arbeit. Wohin denn sonst? Manche Leute müssen was tun für ihr Geld. Ich tue auch was für mein Geld. Thomas ignorierte das und küsste sie schnell auf den Mund. Kann ich kurz duschen? Natürlich. Als er wieder zurückkam, schaute sie nicht ihn, sondern die Decke an. Was für eine Arbeit hast du denn? Ich bin Systemberater. Was macht ein Systemberater? Computer, Informatik. Ich erkläre dir das ein andermal. Ich muss jetzt wirklich los. Es war sehr schön. Ich rufe dich an. Wieder so einer. Dass es sehr schön gewesen war, war ja sowieso klar. Und wie sollte er sie bitte anrufen? Er hatte ja ihre Telefonnummer gar nicht. Und endlich heulte sie. Allerdings wollte es ihr nicht recht gelingen. Nach einer halben Stunde gab sie den Versuch, unglücklich zu sein, auf und gönnte ihren Haaren eine Kur. Vielleicht würde ja alles gut werden. Vielleicht war er ja tatsächlich der, auf den sie gewartet hatte. Und vielleicht würde er sich sogar von ihr lieben lassen. Denn darum ging es doch. Dass sich mal einer von mir lieben lässt. Thomas, Systemberater, Senta. Sie befragte das Internet-Orakel und erhielt nach 0,27 Sekunden ein einziges Ergebnis. Mitgliederverzeichnis der österreichischen Lehranstalt für Familientherapie. Wie schön sich das fügte. Wien, Zweitwohnung auf dem Lande, Familienplanung. Da läuft jetzt ein neues Programm, ein besseres. So etwas war ihm ja wohl noch nie passiert. Irre. Schier unfasslich. Dass eine Frau so aussah, wie sie aussehen sollte. Und dass die sich gar nicht geziert, sondern ihn gleich mitgenommen hatte. Eine geradezu vollkommene Nacht war das gewesen. Allerdings hatte sie zwischendurch ein bisschen geheult, hatte also schon ihre komische Seite. Die Süße. Die Schöne. Die süße Schöne. Was da jetzt geschehen war, das war eine Fuge im Leben oder ein Riss durch die Zeit oder ein Bruch in der Welt. Wahnsinn. Und die Sonne schien. Hallo, hier ist der Thomas. Wer? Thomas. Ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnerst. Thomas? Ja. Das ist ja eine Überraschung. Ich hoffe, eine schöne. Ich hätte nicht gedacht. Woher hast du diese Nummer? Gegoogelt? Ich habe dir doch von der Galerie gar nichts erzählt. Du stehst aber im Internet als Assistentin des Galeristen. Und woher weißt du meinen Namen? Senta. Mein Nachnamen. Der steht an deiner Tür. Ach so. Passt es dir gerade nicht? Hast du viel zu tun? Nein, doch. Ich meine, es passt mir schon. Ich bin hier ganz alleine mit den Bildern und der Aussicht auf die Schlüterstraße. Und heute Abend hast du da was zu tun? Ich meine, hast du schon was vor? Heute Abend? Ja. Ich dachte, vielleicht könnten wir was unternehmen. Essen gehen zum Beispiel. Gut. Das geht aber ganz schön schnell jetzt. Wobei sie sich nicht mitgeteilt hatten, dass sie sowieso nicht miteinander essen, sondern nur voneinander nicht lassen wollten. Das war ja überhaupt der Grund, warum sie sich bereits an diesem Abend wiedersahen. Keine 24 Stunden nachdem What a Difference a Day Makes sie sich kennengelernt hatten. Das Wunder musste greifbar bleiben, musste sich fett und voll mit ihnen saugen können. Mit ihrer Neugier, ihrer Lust, ihrem Leben. Kurz gesagt, sie mussten sich sofort wiedersehen. Und basta. An diesem Abend von allen Abenden, ihr Herz donnerte gegen die Rippen, als wolle es aus dem Brustkorb ausbrechen, saß Thomas Wunderauge schon drüben auf dem Mäuerchen. Sofort brach die Wirklichkeit über sie herein. Worauf habe ich mich da eingelassen? Schon, dass der auf diesem viel zu niedrigen Mäuerchen saß. So unelegant. Mit seinen viel zu langen Beinen. Und jetzt lächelte er auch noch. Schien sich zu freuen, als wäre er ein normaler Mensch, mit dem jemand wie sie sich verabreden konnte. Als sei das normal, dass sie eine solche Verabredung auch noch einhielt. Da war sie ja. Aus Fleisch und Blut. Er hatte sie nicht geträumt. Und wie sie ging, so langsam und gar nicht lächelte dabei. Da sah sie so stolz aus. Wie eine Königin. Und diese unfassbar schöne, diese schönste Frau, die ihm je, die sich nicht geziert, die mit ihm in der letzten Nacht so grandios gevögelt hatte. Er bekam einen Ständer. Wahnsinn. Auch das war bis gestern Abend. Seit einer Ewigkeit nicht mehr geschehen. Hallo. Senta lächelte noch immer nicht. Schaute, als stünde ihr etwas Schreckliches bevor. Kein Kuss. Keine Berührung. Hallo. Ihm wurde kalt. Ihm kroch die Wut in alle Glieder. Senta aber, was in ihr walten mag, das weiß nur sie. Die ihre Augen nicht aus den Seinen lassen konnte, weil die so unglaublich waren, fühlte sich wie hypnotisiert. Warum hat er aufgehört zu lächeln? Muss das jetzt sofort kompliziert werden? Ich habe mich nicht küssen lassen. Vielleicht liegt es an mir? Vielleicht? Was für irre Augen. Was starrt sie mich denn so an? Ich habe ihn erschreckt. Vielleicht? Ich habe ihr doch nichts getan. Tut mir leid. Wir fangen nochmal von vorne an. Nochmal von vorne? Ich gehe zu meiner Haustür zurück und dann komme ich wieder rüber. Sie ging nach drüben und winkte ihm. Er sollte sich allen Ernstes wieder auf das Mäuerchen setzen. Fängt ja gut an, dass die jetzt solche Zicken machen muss. Läuft herum wie ein Bleistiftspitzer mit diesen Titten und diesem Hintern und diesen Beinen und kann einfach nicht normal sein. Nochmal von vorne, was für ein Schwachsinn. Setze ich mich doch lieber vor die Glotze und hol mir einen runter. Wieder ging Senta sehr langsam. Nur lächelte sie die ganze Zeit. Unfassbar. So schön. Hallo. Hallo. Und nun? Ein Kuss. Wie rechte Liebesleute. Was für ein Blödsinn das alles. Dieses Gemache und Getue. Dass man nicht einfach normal sein kann. Dass das alles immer so kompliziert sein muss. All dies geschah an einem Freitagabend. Der kleinste Fehler wird bestraft. Nur hatte er keine Ahnung, welchen Fehler er eigentlich gemacht hatte. Er verstand weder das Gezicke, das sie gerade veranstaltet hatte, noch wie es sich plötzlich in diese Heiterkeit hatte auflösen können. Und jetzt? Jetzt, da sie mit seinen Augen vollgesoffen war, hätten sie auch gleich zu ihr nach oben gehen können. Ich habe gar keinen Hunger. Ich auch nicht. Wollen wir... Ja? Wir könnten im Park spazieren gehen. Könnten wir, ja? Gestern war alles viel einfacher. Jetzt begann die Arbeit. Das Stück vom Liebesglück. Zweiter Aufzug, zweiter Auftritt. Schauplatz, Grünanlage Luisenstädtischer Kanal. Hier riecht's nach gebratenem Huhn. Stimmt. Senta fährt wie zufällig mit der Hand an seinen Unterarm. Thomas reagiert nicht darauf. Sie gehen weiter. Schön, nicht? Was? Der Buddha-Brunnen. Gehen wir noch ein Stück? Von mir aus? Thomas' Blick fällt, wenn er ihn zu Senta hinüberwendet, immer zuerst auf ihre Brüste, weil er den Kopf sowieso meist gesenkt hält. Jetzt aber umso mehr, da Senta ihn eingeschüchtert hat. Was war das denn? Aptesicus serotinus. Wie bitte? Eine Fledermaus. Ach so. Da ist der Moment gekommen. Thomas legt seinen Arm um Senta. Sie schmiegt sich sofort an ihn. Der Park ist ja großartig. Und praktisch gleich vor der Haustür. Gehst du nie spazieren? Nur mit Freunden. Naja, und die wohnen alle nicht in Kreuzberg. Wie lange wohnst du denn schon hier? Schon immer. Nur seit ich in Berlin bin. Eine Zeit lang habe ich auch überlegt, ob ich nach Mitte ziehe oder in Prenzlauer Berg. Aha. Und warum? Na, weil... Ich weiß nicht. Weil da mehr los ist, mehr Galerien, mehr Clubs. Gehst du denn in Clubs? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich aus dem Alter raus. Und du? Wie lange bist du schon in Kreuzberg? Ja, auch schon immer. Am Anfang hatte ich eine Wohnung in Neukölln, aber die war furchtbar. Seit 18 Jahren wohne ich jetzt in der Muskauer Straße. Thomas lenkt Senta jetzt durch einen leichten Druck auf ihren Rücken nach links in Richtung Bethanien. Thomaskirche, Mariannenplatz, Muskauer Straße. Eigentlich merkwürdig, dass wir uns vorher nie begegnet sind. Wenn du immer nur abends ins Operadies gehst. Und wieso kannst du am Nachmittag hin, wenn du doch in Charlottenburg arbeitest? Die Galerie macht erst um 3 auf. Im Operadies trinke ich vorher Kaffee und lese die Zeitung. Naja, aber auch nicht jeden Tag. Harte Arbeit, dieses Geplänkel. Die Geschichte mit der Galerie. Was sie sich nun erzählen, haben sie schon unendliche Male irgendwem aufgesagt. Aber so riskieren sie keine Meinungsverschiedenheit. Die Galerie hat noch nie Gewinn abgeworfen, in den ganzen 10 Jahren nicht. Der Besitzer ist ein Notar und Rechtsanwalt aus dem Grunewald, der 2 Semester Kunstgeschichte studiert hat. Meine Aufgabe ist es, die Galerie von Montag bis Samstag geöffnet zu halten. Manchmal muss ich auch Atelierbesuche machen. Daran schließen sich stets folgende Fragen und Antworten an. Frage: Sehr viel Arbeit ist das nicht, oder? Ich betrachte das sowieso mehr als Job. Ich habe viel Zeit zum Lesen. Hast du denn Kunstgeschichte studiert? Ja, im Nebenfach. Und was war dein Hauptfach? Literaturwissenschaft. Aber ich habe mein Studium nicht abgeschlossen. Warum nicht? Das ist eine lange Geschichte. Reaktion? Thomas stellte nur eine einzige Frage. Und was für Kunst zeigt ihr in der Galerie? Die Geschichte mit der Informatik. Er war es ja nun gewohnt, dass Fachfremde ratlos blieben, wenn er erklärte, wie das Process and Application Management Modell funktionierte, das sein Chef entwickelt hatte. Bloß wollte er in Sentas Fall schon, dass sie ungefähr wusste, worum es bei seiner Arbeit ging. Also erzählte er ihr, dass sein Chef das Modell gern anhand der Fähigkeit der Frauen erklärte, in alle Richtungen gleichzeitig zu denken. Meint dein Chef das ernst? Total ernst. Der redet sowieso immer zu von Frauen. Also nicht so, wie du denkst. Wie denke ich denn? Mein Chef verehrt Frauen total. Halt auf so eine orientalische Art. Er stammt aus dem Iran. Das ist mir neu, dass man da Frauen verehrt. Jedenfalls klingt das eher esoterisch, nicht technisch. Jetzt sagte Thomas gar nichts mehr, sondern löste sich von ihr. Wie er so dastand und zur Thomaskirche hochblickte, ihr kam die Erleuchtung, dass er mit seinen zu langen Beinen wie ein Fohlen aussah. Also rührend. Ein Zutschkerl. Das Wort hatte sie von Rainer gelernt, der Österreicher war. Die Wand ist renoviert worden. Ja, sieht schön aus. Leuchtet geradezu. Was ist? Warum grinst du? Zwutschkerl. Wie bitte? Zwutschkerl. Das ist ein österreichisches Wort. Und bedeutet? Was Gutes. Komm, lass uns weitergehen. Sie nahm seine Hand, schmiegte sich wieder an ihn. Und damit war ja wohl alles klar. Die Muskauer Straße war nicht mehr weit. Es scheint die Sonne schön wie nie über Deutschland. Hast du den Text etwa auswendig gelernt? Als könnte die Sonne verschieden schön scheinen. Verschieden schön scheinen. Das ist ein Stabreim. Ein Stabreim? Ja. Weia, vaga, woge du Welle. Walle zu wiege, wagala, weia. Wallala, weiala, weia. Das hast du auswendig gelernt. Aus Notwehr. Ich hab dir doch erzählt, dass wir als Kinder ständig mit Wagner beballert wurden. So gottesdienstmäßig. Vagala, weia. Fanden wir natürlich lustig. Stimmt, für Kinder ist das eigentlich prima. Nur die Musik war gar nichts für Kinder. Dieses Gesinge und diese blöden Namen. Senta geht ja noch. Und Wolfram vielleicht auch, aber Isolde und Tristan. Warum grinst denn du so? Diese Vorführung ihrer kindlichen Wut nahm ihm die Angst. Es machte ihren vollkommenen Körper zugänglicher, dass keine vollkommene Frau, sondern ein kleines Mädchen darin wohnte. Warum kennst du dich überhaupt mit Wagner aus? Ich? Du hast gewusst, dass wir alle den Liebestod sterben. Ich bin halt mal in die Oper. Einfach so? Mir ging diese Popmusik irgendwann auf die Nerven. Das war noch im Studium. Mit der Studentenermäßigung war das auch nicht teurer als ins Kino. Ich war noch nie freiwillig in der Oper. Mach doch nichts. Warum bleiben wir hier stehen? Weil ich hier wohne. Aha. Der glückliche Moment. Du. Erstmal war alles prima. Erstmal war alles prima. Beim Einschlafen Vorspiel dritter Akt, beim Aufwachen Geknutsche und schnell noch eine Nummer geschoben. Ich muss jetzt wirklich gehen. Aber dann musste Senta wirklich gehen. Weil samstags die Galerie doch schon um 11 Uhr aufmachte. Thomas ging am Nachmittag zu Eckart in die Laube, wo gegrillt wurde, und verbrachte die meiste Zeit im Liegestuhl. Senta legte sich nach der Arbeit für eine Stunde hin und wachte um 10:30 wieder auf, als Thomas an ihrer Tür klingelte. Aller guten Dinge sind drei. Donnerstagnacht, Freitagnacht, Samstagnacht. Am Sonntagnachmittag waren sie so vollgefressen mit ihrem Glück, dass sie sofort vergessen hatten, dass es auch anders ging als glücklich, und zwar meistens. Und sie konnten sich auch gar nicht vorstellen, dass diese Herrlichkeit bald enden würde. Und zwar bald. Die Götter haben vor das andauernde Glück zu zweien nun mal die Liebeskrankheit, die Beziehungsarbeit und die Unvereinbarkeit der Geschlechter gestellt. Wie hoch der Himmel ist, wie hell der Sommer. Das machte er sonst nie. Am Mariannenplatz auf einer Bank sitzen und Bier trinken. An diesem späten Sonntagnachmittag, nachdem er von Senta weggegangen war, hätte er aber gar nichts anderes tun können, denn sein Kopf war bloß zu einem weiteren Glied seines satten Körpers geworden und aufgeweicht wie dieser. Wenn er die Augen schloss, fuhr Senta ihm ins Fleisch und schlug Wellen. Ist doch egal, wie deine Küche aussieht. Wir wollten doch nur ein bisschen frühstücken. Aber es soll doch gemütlich sein. Es ist aber nicht gemütlich, wenn du so einen Zirkus machst. Dieses Gezicke am Sonntagmorgen. Am liebsten wäre er einfach gegangen. Dieser ganze Schwachsinn. Aber dann hatte sie plötzlich gesagt, Scheißheulerei. War ins Bad gegangen und hatte sich das Gesicht mit kaltem Wasser gewaschen. Langweilig ist es mit ihr jedenfalls nicht. Und daraus war am Ende die schönste ihrer vielen Begegnungen geworden. Ich dreh manchmal durch. Das musst du nicht persönlich nehmen. Gut. Ich nehm's gern unpersönlich. Komm, erzähl mir was von dir. Wenn ich dabei rauchen darf. Gib mir auch eine. Bist du sicher? Ja. Meinetwegen kannst du rauchen, bis dir die Beine abfallen. Oh nein, sonst fällt da was anderes noch mit ab. Du vögelst schon ganz gerne. Du aber auch, oder? Sehr gerne. Bloß viel zu selten. Wem sagst du das? Los, erzähl! Was denn? Irgendwas. Vielleicht, warum sich ein Systemberater für Kunst interessiert. Warum denn nicht? Sind auch nur Menschen, die sich ab und zu eine Ausstellung anschauen. Ich interessiere mich eigentlich für alles. Soll ich dir erzählen, wie wir uns kennengelernt haben? Die Geschichte hast du mir schon oft erzählt. Am besten, wir kümmern uns jetzt um die Fortsetzung. Senta schlang ihre Beine um ihn, dabei öffnete sich ihr Bademantel und sein Schielen wurde deutlicher. Schnitt. Während Thomas am Mariannenplatz auf seiner Bank saß und das deutliche Gefühl hatte, zu schweben, wurde Senta immer nervöser. Das geht nicht. Das geht alles nicht. Was ist nur in mich gefahren? Die Lust vielleicht? Diese hirnlose Fickerei. Mit einem Systemberater. Hoffentlich ist er nicht schon zu alt für die Kinder und das alles. Oh Gott, diesen Körper schön finden? Dafür musste ich über 40 werden? Wir wollten doch nur ein bisschen frühstücken. Aber es soll doch gemütlich sein. Es ist aber nicht gemütlich, wenn du so einen Zirkus machst. Diese Scheißheulerei. Aber dass er auch unbedingt zum Bäcker hatte gehen wollen. Frühstück am Sonntagmorgen mit frischen Croissants. Wie in der Fernsehwerbung. Ihr war klar geworden, was es bedeutete, ein Verhältnis mit einem Angestellten zu haben. Und dann hatte sie auch noch mitgespielt. Für mich brauchst du die Milch nicht aufschäumen. Ich trinke sie lieber kalt. Vor Scham war ihr der Milchtopf aus der Hand gefallen. Er war gar nicht der Latte Macchiato-Typ. Blöde Kuh. Sie hätten das Bett nicht verlassen dürfen. Dort hatte sie nie gedacht, dass er vielleicht ein Idiot sei. Beim Vögeln bin ich nicht ich selbst. Du vögelst schon ganz gerne. Wie er das gesagt hatte, als sei das ein Hobby oder sowas. Und dann hatte sie ihn gleich wieder dazu animiert. Aber nur aus Verzweiflung, weil ich mit dem nicht reden kann. Beim Vögeln war sie jedes Mal in einen Zustand geraten, den sie gar nicht kannte. So ganz bei der Sache. Also gar nicht mit sich beschäftigt, sondern mit der Sache, also vollkommen außer mir. Ganz bei mir. Und wie sollte das jetzt weitergehen? Es war zum Heulen. Ich habe einen Mann kennengelernt. Na, das ist ja mal was Neues. Wieso? Und? Wie geht's weiter? Das wollte ich dich fragen. Weißt du, ich bin vollkommen durcheinander. Einerseits ist es toll, andererseits ist er gar nicht so toll. Verstehe ich nicht. Naja, halt im Bett und so. Das ist ziemlich gut. Er möchte auch nett sein, sagt mir nette Sachen und so. Sag mal, seit wann rauchst du wieder? Das ist nur vorübergehend, weil ich so durcheinander bin. Und warum ist er nicht so toll? Naja. Er hat umwerfend schöne hellgrüne Augen und er schielt ein bisschen. Und wenn er mich anschaut, dann ist mir, als sei ich auf ihn zugegangen mein Leben lang. Er ist Systemberater, Computer und so. Das ist doch nichts Schlimmes. Aber das ist doch so eine andere Welt. Komm, ich arbeite auch mit Computern. Ja, aber du hast einen geisteswissenschaftlichen Magisterabschluss. Mit dem ich nicht sehr weit gekommen bin. Immerhin wolltest du mal was anderes. Ja, als ich noch gar nicht wusste, was. Sag bloß, im Grunde wolltest du das Intranet bei Daimler Chrysler betreuen. Nein. Im Grunde wollte ich eine Familie. Die habe ich ja jetzt auch. Außerdem habe ich gemerkt, dass ich mich gar nicht gern den ganzen Tag mit Literatur und Philosophie und Religion beschäftige. Trotzdem. Senta, und was hat das mit deinem geisteswissenschaftlichen Studium zu tun, dass du in einer Galerie das Telefon hütest? Alina wurde langsam wütend. Jedes halbe Jahr lernte Senta einen Mann kennen, was zur Folge hatte, dass sie die nächsten 3 Monate durch den Wind war. Nur hatte es bisher wenigstens 3-monatige Intervalle der Liebesruhe gegeben. Ich habe halt keinen Alexander kennengelernt. Das ist auch kein Zufall. Du tust so, als würde mir das Spaß machen, ständig andere Männer kennenzulernen. Meinst du, ich will nicht mal mit einem zusammenbleiben? Na komm, ich wollte dir doch nicht wehtun. Entschuldige, ich bin wirklich sehr durcheinander. Erzähl mal, wie lange kennst du ihn denn schon? 10 Tage. Es kommt mir viel länger vor. Wir haben uns jeden Tag gesehen. Am Nachmittag ruft er mich in der Galerie an, dann treffen wir uns am Abend und treiben es miteinander. Aha. Ich möchte dir gerne ein realistisches Bild der Lage vermitteln. Ja, ich verstehe schon, worum es geht. Und wo liegt das Problem? Das ist doch völlig normal am Anfang einer Beziehung, dass man es da so treibt. Ich weiß doch noch gar nicht, ob ich eine Beziehung will mit dem. Einerseits denke ich, das ist nur so eine Fickgeschichte. Andererseits kommt es mir vor, wie vom Schicksal für mich bestimmt. Na, das hört sich ein bisschen übertrieben an. Mai Vero, es geschehen gewaltige Dinge. Ja, du rauchst wieder. Und du bist spießig geworden. Hör mal, ich bin nicht hierher gekommen, um mich beleidigen zu lassen. Ich muss morgen um 5:30 aufstehen. Wenn du nicht angerufen hättest, läge ich jetzt schon im Bett. Was gibt's denn da zu lachen? Weißt du was, ich habe keine Lust mehr. Ruf an, wenn du wieder normal bist. Ja, Mutter. Jetzt kann ich einpacken. Bitte noch eine Karaffe Weißwein. Freundin müsste man sein. Dann könnte man über alles reden. Über jeden geheimen Traum. Das Vögeln mit ihm war wirklich großartig. Aber auch total beschissen. Und das hatte sie Alina nicht erzählt. In den ersten Tagen fand sie diesen ausgehungerten Aufeinanderprall ihrer Begehrlichkeiten ja großartig. Aber dann waren die Dinge irgendwie aus dem Ruder gelaufen. Die allabendliche Penetration hatte bei ihr nur ein einziges Mal zur Erlösung geführt. Ich muss endlich mit ihm reden. Kontrollfreak? Senta? Ja, Liebster. Wo bist du? Wo bin ich? Senta, was ist los? Nicht schreien. Ich bin beim Italiener. Ich auch. Das ist ja lustig. Ich kann dich gar nicht sehen. Senta, jetzt sag doch mal, was los ist. Ich hab Schluss gemacht. Was hast du gemacht? Schluss. Mit meiner Freundin Schluss gemacht. Ich verstehe kein Wort. Sag mir, wo du bist, dann hole ich dich ab. Ich bin in Schöneberg. Wo denn da? Ja, wo? Sie strahlte den Kellner an, der schon den ganzen Abend nur Augen für sie hatte, und reichte ihm wortlos das Telefon. Als Thomas 10 Minuten später das Lokal betrat, kam sie ihm mit unsicheren Schritten entgegen. Du, ich muss ganz dringend mit dir reden. Wir müssen das anders machen mit dem Vögeln. Du darfst nicht immer so schnell deinen Schwanz in mich reinstecken. Du musst warten, bis ich auch so weit bin. Ich will auch mal kommen. Aber wenn du immer gleich abspritzt, dann geht das nicht. Du bist mein Schicksal. Ich liebe dich. Du hast so schöne Augen. Ich bring dich nach Hause. Das war das Letzte, was Senta an diesem Abend von ihm hörte. Sie selbst sagte dann auch nichts mehr. Denn jetzt steige ich in meinen Busen nieder, gleich einem Schacht, und grabe, kalt wie Erz, mir ein vernichtendes Gefühl hervor. Ich verstehe das alles nicht. Alles versaut, Scheiße. Selber schuld. Alles versaut, Scheiße. Selber schuld. Alles versaut, Scheiße. Don't walk away in silence. Don't walk away. Arrogantes Pack. Glaubt, es könne so herumlaufen mit seinen beschissenen Frisuren und beschissenen Klamotten und seinen verhauenen Körpern. Glaubt, es könne aussehen wie aus dem Watt gezogen und hätte trotzdem was zu melden. Diese Wattwürmer glauben, sie können ihre Mickerschwänze in mich hineinstecken, aber wollen meine Liebe nicht. Ich denke, irgendwann müssen sie es doch begreifen, dass ich die bin, die sie erlösen kann. Aber sie begreifen es nicht, weil sie blöd sind, wollen gar nicht erlöst werden, wollen meine Liebe nicht. Ist sofort abgehauen, hast du nicht gesehen. Wollte das nicht, wollte mich nicht. Dabei wäre ich für ihn gesprungen, hätte nur einen Ton sagen müssen. Ist nicht vorgesehen. Ein für mich allein. Für mich doch nicht. Ach, Scheißdreck. Das geht doch die Leute nichts an. Man muss sich doch nicht in eine Kneipe stellen und es hinausbrüllen. Von einer betrunkenen Frau sich anhören müssen, dass sie nicht kommt. Von einer betrunkenen Frau sich sagen lassen müssen, dass sie einen liebt. Mit 46 ist man eindeutig zu alt für sowas. Suff. Geflenne. Liebeserklärung. Schicksal. Senta. Als ob ich was gegen langsames Vögeln habe. Hab ich doch nicht. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Es ging mir ja auch immer zu schnell. Man hätte doch darüber reden können. Wer sind diese Menschen, die gerade stehen? Die kein Sturm, kein Wind verrückt, verweht noch beugt? Wer sind diese Menschen, die gerade in ihren Körpern stehen, gehalten von der Luft und ohne Krücken gehen? Ja, wie Sie wollen. Auch samstags, ja. Ich glaube. Kann ich, wie Sie wollen. Das kann ich ausrichten, ja. Ja. Sie ging weiterhin jeden Tag in die Galerie, wusch sich, putzte sich die Zähne, legte sich nachts ins Bett und kaufte sogar Lebensmittel ein, auch wenn sie die dann nicht aß. Nein, leider, ja. Nur dann, ja. Hm? Wie ich schon sagte, leider. Liebeskummer war eigentlich der Grundzustand ihres Daseins. Nur war es diesmal schlimmer als je zuvor. Ach, Alina, wie sie Alina behandelt hatte. Warum hatte sie sich nur so bestialisch betrunken? Dabei hatten sie doch schon einiges übereinander gelernt. Thomas wusste, dass es nichts Schlimmes bedeutete, wenn Senta die Tränen kam, weil ihr immerzu die Tränen kamen. Senta hatte sich daran gewöhnt, dass seine Komplimente meist rau klangen, weil sie nie gelogen waren. Amanda! Was ist denn eigentlich los, Thomas? Scheiß Weiber! Nach ein paar Tagen legte sich die Wut. Auf dem Heimweg vom Büro fuhr er an der Galerie vorbei und betrachtete den Raum, in dem sie sich jeden Tag 4 Stunden aufhielt. Dann ging er in die Markthalle, saß am Tresen und glotzte vor sich hin, eingehüllt in einen dicken Mantel aus Lärm. Dafür wuchs Mitleid mit ihr und er begann sich zu fragen, was jetzt geschehen sollte. Es konnte doch nicht einfach so enden. Es war doch eindeutig mehr gewesen als so eine Fickgeschichte. Wie ein Anfang ist es gewesen. Und dann war es plötzlich vorbei. Das Übermaß an Scheißgefühlen entlud sich mit einem Knall, wie es mit einem Knall begonnen hatte. Blödes Pack, aufgeblasene Mickerschwänze, leergewichste Arschlöcher. Sie marschierte an jenem Abend der Wut zu Fuß nach Hause. Den ganzen langen Weg, von der Schlüterstraße bis zum Oranienplatz. Jeden Radfahrer, der auf dem Gehsteig an ihr vorbeifuhr, brüllte sie an. Weißt du auch nicht, wo du hingehörst, was? Bei jedem Auto, das zu scharf anfuhr oder bremste, fletschte sie die Zähne. Zum ersten Mal seit jenem schrecklichen Abend schlief sie ein, ohne zu heulen. Du bist mein Schicksal, ich liebe dich, du hast so schöne Augen. Textanalyse und Interpretation. Unter seinen Augen hatte er lange genug gelitten. Weil er nicht immer schielte, war es in der Schule ein beliebter Sport gewesen, ihn so lange anzuglotzen, bis seine Augen verrutschten. Scherzog Thomas der Schielende war er genannt worden. Die Frauen hatten sich später bestenfalls erkundigt, ob er sie überhaupt klar sehen könne. Und falls ja, mit welchem Auge. Und nun Senta. Du hast so schöne Augen. Mit diesem Satz hatte sie ihre Liebeserklärung abgeschlossen. Das war, als wollte sie ihm sagen, dass sie ihn gerade wegen seiner schielenden Augen liebte. Das aber bedeutete, dass sie ihn so sah, wie er war. Ich liebe dich. Diesen Satz hatte er bislang nur als Aufforderung gehört, ich dich auch zu antworten, was er stets verweigert hatte. Aber Senta hatte ja gar keine Antwort erwartet. Sie hatte ja sofort weitergesprochen. Das war nun etwas Neues. Als Thomas mit seiner Analyse an diesem Punkt angelangt war, stürzte die Welt auf ihn herunter. Womöglich meint sie es wirklich ernst mit mir. Du bist mein Schicksal. Dieser zentnerschwere Satz entsprach ja dann praktisch den Tatsachen. Denn wenn man jemanden liebt, also wenn man das Liebe nennt, könnte das durchaus schon, also dass das Schicksal, das eigene Schicksal, irgendwie anders, als es sich womöglich sonst vielleicht entwickelt. Ihr Körper stand ihm plötzlich vor seinem nicht schielenden inneren Auge so deutlich wie in den ganzen 2 Wochen nicht, da er in Wut und Unverständnis und Mitleid gefangen war, und es überfiel ihn eine geradezu barbarische Lust. Er musste jetzt sofort zu ihr gehen, zu ihrem Körper, zu ihrem Wollen, und ihr sagen, dass er das auch wollte. Schicksal und Lust und alles. An der ganzen Misere ist Thomas schuld, weil blöd. Als ich ihm gesagt habe, dass ich ihn liebe, war ich unzurechnungsfähig. Weil sturzbetrunken. Mal 10 Tage vögeln. Mit einem Systemberater ist. In Ordnung. bleibt Alina. Oh Gott. Und geraucht habe ich wie eine Blöde. Geraucht. Aber wenn ich jetzt wieder aufhöre. Ist alles wie vorher, dachte Senta nach 10 Stunden Schlaf. Vorher war die Rainer-Verzweiflung. Aber die Rainer-Verzweiflung war das, was sie kannte. Den Thomas-Schrecken hingegen hatte sie noch nie erlebt. Der war ein Grauen. So. Nachdem sie ihre Zigaretten in einzelne Tabakkrümel zerpflückt hatte, rief sie Alina, die Großmütige, an, die natürlich sofort Vergebung gewährte. Sie hat gesagt, sie liebt mich und jetzt ist sie nicht zu Hause. Thomas war in die Nacht hinausgestürmt. Schicksal. Und dann hatte sie nicht aufgemacht. Kein Licht hinter ihren Fenstern. Na gut. Er beschloss zu warten, setzte sich wieder auf das Mäuerchen, wie neulich. Schicksal. Vielleicht doch ein bisschen übertrieben. Aber egal. Am Dienstag hatte sie den großen Wutanfall gehabt. Von Mittwoch bis Freitag ging sie jeden Abend ins Kino, um unter Menschen zu sein, ohne reden zu müssen. Die Liebesscheiße glaubte sie abgeschlossen. Sie dachte, dass es damit nun mal genug wäre. Aber echt. Tschüss! Sie heulte erst am Samstagnachmittag wieder, als sie sich mit Alina traf. Am Montag bekam sie ihre Tage so pünktlich, wie man es sich nur wünschen konnte. Die Affäre mit Thomas würde keine Folgen haben und war damit wohl endgültig abgeschlossen. Affäre. Affig. Statt in ihr Tagebuch hineinzuschreiben, zeichnete sie auf mehrere Blätter Schmierpapier seine Augen. Als es dunkel wurde, verließ sie die Wohnung. Sie hoffte, dass ihr von einem Spaziergang leichter würde. Senta. Sie war schon fast an ihrem Haus, als er sie sah. Sie ging langsam, hielt den Kopf gesenkt, schaute ihren Füßen auf dem Gehsteig zu. Ihre Haltung wirkte so anders als der Überschwang, der ihn hergetrieben hatte. Sie bog in den Vorgarten ein. Jetzt müsste er hinüberspurten. Oder rufen. Die Tür fiel hinter ihr ins Schloss. Und jetzt? Ich kann doch jetzt nicht klingeln. Sie hatte so traurig ausgesehen. Und so fremd. Bist du krank? Nein, nein, mir geht's einfach nicht gut. Vielleicht nur zu wenig geschlafen. Morgen komme ich sicher wieder in die Arbeit. Dir geht's schon die ganze Zeit nicht gut? Sprich mit dir. Sie bildete sich wirklich ein, sie hätte gar keine Vorstellung, wohin sie eigentlich wollte an diesem Morgen. Hauptsache hinaus. Konnten doch ihre Beine ganz alleine gehen und fanden auch den rechten Weg. Thomas ist sowieso beim System beraten. Aber das gibt's doch nicht. Senta? Es war wirklich Senta, die da in den Hinterhof getrödelt kam. Und weil Thomas sowieso beim System beraten war, gelang es ihr problemlos, sich einzureden, sie wolle weiter nichts als ein wenig Heimatkunde betreiben, als sie zu der uralten Garagenanlage schlenderte. Für das Vorderhaus oder gar seine Bewohner interessierte sie sich natürlich absolut überhaupt total gar nicht. Senta! Thomas! Ihr Herz war nun endgültig am Durchdrehen. Der Hinterhof war eine Falle. Sie musste an ihm vorbeigehen, um zu entkommen. Senta. Ja? Warte doch. Senta. Nicht weinen. Er strich ihr mit den Daumen die Tränen weg. Sie legte ihre Stirn an seine Schulter. Wir kriegen das schon hin. Und da wurden sie beide ganz ruhig. In diesem Hinterhof der Luisenstadt an diesem Vormittag im September. Treffen sich zwei. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Iris Hanika. Es sprachen Senta, Inga Busch. Thomas, Jens Wawritschek. Erzählerin, Astrid Meierfeld. Sowie Gabriela Maria Schmeide, Uli Plessmann und Tellant Jurzewa. Technische Realisation, Gerd Ulrich Poggensee und Ole Halver. Regieassistenz, Roman Neumann. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Produktion Norddeutscher Rundfunk mit dem Südwestrundfunk 2009. Redaktion und Dramaturgie Susanne Hoffmann.